Dies sind unsere aktuellen Themen. VLN stellt Informationsflyer für Flüchtlinge vor, Benefizkonzert anstatt offene Tür und Punkteteilung an der Musriede. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg hat einen dreisprachigen Informationsflyer für Flüchtlinge entwickelt. Diese soll die Nutzung der öffentlichen Buslinien im Landkreis erklären. Auf Deutsch, Englisch und Arabisch werden wichtige Tipps zum Thema Busfahren bildlich dargestellt. Die Broschüre ist bei der VLN und in den Linienbussen erhältlich und kann im Internet abgerufen werden. Am 8. März findet im Nienburger Theater ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Hannover statt. 2015 gab es keine musikalische Veranstaltung der Bundeswehr in der Weserstadt. In der Jahresplanung 2016 ist hingegen kein Tag der offenen Tür am Standort Langendamm vorgesehen. Oberst Wolfgang Paulig erläutert. Dieses Jahr schaut es genau andersrum aus. Wir werden es schaffen, im März ein Benefizkonzert in Nienburg aufführen zu können. Was wir nicht schaffen dieses Jahr, ist einen Tag der offenen Tür durchzuführen. Da trifft uns jetzt die Soldatenarbeitszeitverordnung mit voller Wucht, die diese Veranstaltung zu einem zu kostspieligen Unternehmen werden lässt. Das kostet uns zu viele Arbeitsstunden, die wir dann den Soldaten anderweitig wieder geben müssen. Und das würde uns dann wirklich in der Tat in unserem Auftrag etwas behindern. Am Samstag waren Ortswehren und Rettungswagen zu einem Haus in Warpe gerufen worden. An der Einsatzstelle stellten diese einen eingeschlagenen Handdruckmelder fest. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude nach möglichen Brandherden, fanden aber keine. Weil von einer böswilligen Alarmierung auszugehen sei, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende fanden 6 von 8 angesetzten Spielen in der Fußball-Kreisliga statt. Bereits am Samstag traf Steierberg in einem 6-Punkte-Spiel auf Stöckse. 4:2 gewannen am Ende die Hausherren. Am Sonntag traf an der Musriede Interkomata Nienburg auf den RSV Rehburg. In der Anzahl hatten die Nienburger ein Chancenübergewicht. In den Zweikämpfen siegten meist die Rehburger, wenn auch oft mit Folgen einer gelben Karte. RSV-Trainer Oliver Bödecker kann so mit der 2:2-Punkteteilung gut leben. Im Spielverlauf bin ich zufrieden mit dem Punkt, muss man sagen, da ja nach einer schlechten Vorbereitung man gesehen hat, dass jetzt nicht mehr so viel ging auf beiden Seiten, vielleicht nicht mehr, und daher kann man sagen, dass es eine Punkteteilung gerechtfertigt war, meinerseits. Der amtierende Herbstmeister Münchenhagen schickte Kreuzzug Hodesdorf mit 3:1 nach Hause. In Nendorf siegte Hasbergen mit 2:0. Der TSV Loccum schien hingegen noch im Winterschlaf zu sein. In Husum kassierten die Loccumer eine 1:6 Klatsche. Außerdem siegte Liebenau mit 3:0 gegen Seppenhausen-Balge. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.